kommen von den Bergen, wir kommen vom Alpenland. A little mit am Joda, uns mal bei der Hand. Wir steigen hoch hinauf, hinauf zu Fels und Eis. Ja, mit dem Rucksack auf dem Bugel, am Hirtener Sedelweiß. Ja, mit dem Rucksack auf dem Bugel, am Hirtener Sedelweiß. Hollere, hollere, hollere, hollere, hollere, hollere, hollere, hollere, am Hirtener Sedelweiß. Graue Lederhosen und weiße Strümpfe dazu. Ist Rock bei uns im Landl, das gora jeder gut. Kein Weg ist uns zu weit, kein Fels ist uns zu steil. Ja, mit dem Rucksack auf dem Bugel, am Hirtaler Sedelweiß. Ja, mit dem Rucksack auf dem Bugel, am Hirtaler Sedelweiß. Hollere, hollere, hollere, hollere, hollere, hollere, hollere, hollere, hollere, hollere, hollere, am Hirtaler Sedelweiß. Schlägt mir die Abschiedsstunde, ereilt mich der Bergestod. Ein Kreuz im Felsengrunde, er glüht beim Morgenrot. Bringt mir als letzten Preis das schönste Edelweiß. Ja, mit dem Rucksack auf dem Bugel, am Hirtel das Edelweiß. Ja, mit dem Rucksack auf dem Bugel, am Hirtel das Edelweiß. Hollere, hollere, hollere, hollere, hollere, hollere, hollere, hollere, am Hirtaler See.